Also ich würde dann zum Einstieg vielleicht noch ein paar Worte sagen. Also heute ist ja der Internationale Tag der Menschenrechte, deswegen hatten wir das auch terminlich so gelegt, dass wir halt heute einen Vortrag zu dem Thema machen. Also dass man sich halt mal fragt, was sind Menschenrechte eigentlich und warum sind Menschenrechte weltweit nicht durchgesetzt oder sind gerade vielleicht Menschenrechte auch ein Teil des Problems. Das Ganze ist dann, also der Vortrag ist ein bisschen eingereiht in eine Vortragsreihe. Also wir hatten letzten Sonntag den Steffen Dittes da, der was eben zum Flüchtlingsrecht irgendwie erklärt hat und dann erzählt hat, wo halt irgendwie ganz deutlich wird, also dass selbst hier so in den kapitalistischen Zentren, dass da für manche Menschen anscheinend die Menschenrechte nicht gelten, also eben halt für Flüchtlinge und Migranten. Und in dem Zusammenhang könnte man sich dann halt auch fragen, was sind da jetzt Menschenrechte und ja, was ist das Problem dabei? Ja, und dann, ja. Gut, also der Vortrag heißt, sind Menschenrechte wirklich menschlich? Das wird teilweise ziemlich theoretisch auch so und auch eine Weile gehen, glaube ich. Aber vielleicht machen wir es einfach so, wenn das ja auch so reinfragt, am besten, wenn irgendwas unklar ist. Also so, es müssen jetzt nicht durchformulierte Fragen sein. Also es reicht dann auch ein, hey, verstehe ich nicht. Ja, kann ich dann irgendwie nochmal mit eigenen Worten irgendwie oder mit anderen Worten, besser gesagt, nochmal sagen. Also, ich möchte also die Menschlichkeit der Menschenrechte diskutieren. Menschenrechte gelten ja so gemeinhin so als Grundinventar so jeglichen, so irgendwie humanen oder humanistischen linken Denkens auch. Also so, dass die Menschenrechte eine Art Grundmodell sind, so als absolute Mindeststandard, so, was einzuhalten ist. Und ja, wie gesagt, also, ja, Menschenrechte gelten ja sozusagen, also die gelten weltweit durchgesetzt. Und trotzdem hat man gleichzeitig so das Problem, dass also trotz dieser Geltung der Menschenrechte, dass trotzdem die unmenschliche Verfasstheit der Welt, also die unmenschliche Verfasstheit der kapitalistischen Welt, dass die unvermindert anhält. Und daraus ergibt sich dann die Frage, also ob Menschenrechte, also ob die halt lediglich nicht ausreichend durchgesetzt sind oder ob es mit den Menschenrechten ein prinzipielles Problem gibt. Also ob es an den Menschenrechten selbst auch liegt. Also die haben ja eine lange Tradition, so die Menschenrechte, also so seit 1776, also die Gründung der USA, waren die so zur Gründungserklärung gehörten die dazu, oder spätestens dann mit der Französischen Revolution 1789 also. Und ja, nach 1945, also in dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die von der UNO dann verabschiedet wurde, 1948, da wurden diese auch neue Konzeptionen gestellt, wurden nochmal neu durchdacht und vor allem in Auseinandersetzung eben mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Also diese Verbrechen des Nationalsozialismus, also speziell dieser Massenmord an 6 Millionen Juden, die kann man ja so als schlimmste denkbare Menschenrechtsverletzung betrachten, also dass eben einfach mal 6 Millionen Menschen aufgrund eben einer antisemitischen Überzeugung systematisch umgebracht werden, ist ja so, also wenn man so von Menschenrecht per se erstmal so ausgeht, so die Würde des Menschen ist unantastbar und sowas, also kann man das ja so als den allerentsetzlichsten Bruch sich vorstellen, der da überhaupt denkbar ist. Also ja, Nationalsozialismus gilt dann als völliges Gegenteil der Menschenrechte und ja, die Frage, die ich mir also stelle, also was hat es miteinander zu tun, also wie ist dieser Zusammenhang zu denken von also dieses Gegenteils, also von Menschenrechten auf der einen Seite, wo man sagt, ja, Würde des Menschen unantastbar und auf der anderen Seite dieser systematische Massenmord. Ja, also in dem Bereich, so in dem Spannungsbogen soll sich der Vortrag bewegen und ich werde mich ja auch mit verschiedenen Kritikern an den Menschenrechten auseinandersetzen und diese halt kommentieren. Ich gehe jetzt als erstes auf diesen Begriff der Menschenrechte ein, was der besagt. Dann zweitens auf eine feministische Kritik an den Menschenrechten. Dann eine von der Hannah Arendt und eine von dem Agamben. Und dann will ich diskutieren, also was für ein Mensch den Menschenrechten zugrunde liegt. Also ja, was für ein Menschenbild die Menschenrechte haben und dieses Menschenbild am Kritisieren und Kritik unterziehen. Gut, also erstens der Begriff der Menschenrechte. Also Menschenrechte gelten in ihrem Anspruch nach universell, das heißt also weltweit und egalitär, also für jeden Menschen weltweit. Und so wie wie das formuliert ist, unabhängig von jeglicher Besonderheit des Menschen, also egal wie alt jemand ist, ob jetzt Kind oder Erwachsener oder Greis oder welchem Geschlecht er angehört, ob männlich oder weiblich, oder auch formuliert unabhängig von der Rasse, unabhängig davon, wie man jetzt zum Begriff der Rasse steht, aber da steht jedenfalls unabhängig von der Rasse, sollte es für alle Menschen gelten. Ja, also diese grundlegenden Erklärungen der Menschenrechte, das hatte ich schon genannt, also diese Gründungserklärung der USA und die sogenannte Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 nach der Französischen Revolution. Das sind also so die drei wichtigsten Artikel, die da formuliert sind. Also erstens, alle Menschen sollen vom Gesetz frei und gleich sein. Also alle Menschen als gleich gedacht und alle Menschen per se erstmal als frei gedacht. Das ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt, dass der Endzweck aller politischen Vereinigungen soll sein, die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Rechte. Was also heißt, so Ziel jedes Staates, jedes politischen Gemeinwesens ist es halt dann nach dieser Erklärung dafür zu sorgen, dass diese Menschenrechte tatsächlich auch gelten. Ja, der dritte Punkt ist dieses Prinzip der Souveränität, was also heißen soll, jeder Mensch hat das Recht, so ist also die Menschen die innerhalb eines Staates wählen halt ihre Regierung, also den Souveränen, und der regiert dann sozusagen in ihrem Interesse. Also das ist so der grundlegende Gedankengang dazu. Also die Menschenrechte sollen also allen Menschen die Gleichheit vor dem Gesetz garantieren und sie sollen ohne jegliche Unterschiede gelten. Grundlage dieser Menschenrechte ist also so, dass, ich nenne das jetzt mal das abstrakte Individuum, also der Mensch, der einzelne Mensch, losgelöst davon, wie besonders er ist, also unabhängig von jeglichem Unterschied, wie ich das genannt habe, sollen die gelten, und auch losgelöst von jeglichem gesellschaftlichen Zusammenhang. Also man denke sich also, man sehe von allen Besonderheiten, die Menschen so weltweit haben, ab und denke sich dann ein Menschen an sich, so der Mensch als Durchschnittsmensch gedacht, so. Das liegt also, dieses Bild vom absoluten Durchschnittsmenschen liegt dann also den Menschenrechten zugrunde. Also abgesehen von jeglicher Besonderheit und losgelöst aus jeglichem gesellschaftlichen Zusammenhang. So, also ohne Unterschiede. So, und da aber wie ich es vorhin genannt habe, die unmenschliche Verfasstheit der Welt anhält, trotz Geltung dieser Menschenrechte, gibt es also immer wieder Diskussionen über sogenannte Sonderrechte. Also sozusagen, ja, Menschenrechte für verschiedene Gruppen versucht werden einzuführen. Also Kinderrechte gibt es zum Beispiel eine Diskussion, und es gab lange Zeit Diskussionen, extra nochmal Menschenrechte für Frauen, weil Frauen da benachteiligt waren und sind. Und das wirft sozusagen also ein erstes Problem auf. Also einerseits wird da was für alle Menschen formuliert, und andererseits gilt es eben für viele Menschen trotzdem nicht, obwohl es ja für alle gelten soll. Und daraus ergibt sich das Problem, ja, warum das so ist. Also, und meine Frage eben, also das drängt eben zu der Frage, ob mit diesem Menschenrecht, mit diesem Bild vom Menschen an sich, unabhängig von allen Unterschieden, ob es damit ein grundsätzliches Problem gibt. Und meine These, dass also in diesem Begriff vom Menschen, wie er mit den Menschenrechten durchgesetzt ist, dass da bereits was wie eine Spaltung der menschlichen Gattung angelegt ist drin, also dass mit diesem Menschen, mit der Durchsetzung des Menschen an sich, bestimmte Menschen per se erstmal rausfallen und sozusagen schon in dem Begriff liegt, dass Menschen da ausgegrenzt werden. So, und das versuche ich jetzt erstmal zu diskutieren anhand der einer feministischen Kritik, die an den Menschenrechten formuliert wurde. Und zwar, also, die gehen ja wie gesagt zurück, die Menschenrechte, auf die Philosophie der Aufklärung. Es wurde halt so von wichtigen Aufklärern, zentralen Aufklärern, die dann vor der Französischen Revolution entscheidende Rolle spielten, wurden diese Menschenrechte per se erstmal nur für Männer halt formuliert. Also Rousseau beispielsweise sagte halt, alle Männer sollen Eigentümer von Frauen sein und jedem Mann soll ein Feld gehören und eine Frau. Also das sei sozusagen also von vornherein so und das wurde sozusagen als Menschenrecht formuliert. Also und vor dem Hintergrund wurden dann auch in der Französischen Revolution diese Menschenrechte erstmal nur für Männer durchgesetzt. Also es gab da damals auch schon Stimmen, die das anders wollten. Also gab es die französische Revolutionärin Olympe de Gouges, die die Menschenrechte der Frau formulierte und dafür halt von den französischen revolutionären Bürgern dann auf die Guillotine gebracht wurde und dort ermordet wurde. Also einfach, weil sie eben sagten, das heißt ja Menschenrechte und es müsste ja dann auch für Frauen gelten, weil die sind ja irgendwie auch Menschen. Und da war aber für diese französischen revolutionären Bürger von vornherein klar, nee, das wollen wir nicht. Also so wurde liegt es sozusagen am Anbeginn der Menschenrechte schon in der Französischen Revolution, dass die halt nur für Männer galten und nicht für Frauen. So, inzwischen ist das anders. Also es gab da gerade auch mit der Frauenbewegung, erst bürgerlichen und dann sozialistischen Frauenbewegung, dann eine Forderung nach einer politischen Emanzipation, wo dann Frauen dann als gleiche Rechte als Staatsbürgerinnen einklagten. Und das Wahlrecht war zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts und wurde dann Schritt für Schritt dann auch durchgesetzt. Also dass die Geltung der Menschenrechte ausgeweitet wurde, also auf Frauen zumindest. Und trotzdem besteht aber das patriarchale Geschlechterverhältnis fort und Frauen sind, obwohl die Menschenrechte nun auch für sie gelten, trotzdem immer noch patriarchal und sexistisch ausgegrenzt. Es erwies sich also, dass es an dem Grundtatbestand dieser Ausgrenzung erstmal überhaupt nichts geändert hat. Und da ist halt die Frage, woran liegt das? Und da dränge ich jetzt wieder auf meine Fragestellung, also was ist dieser Mensch an sich? Also was ich jetzt mal als das Subjekt der Menschenrechte bezeichnen möchte. Also was ist das überhaupt, dieser Mensch an sich? Was liegt diesem Menschen an sich zugrunde? Und er hat ja schon darauf hingewiesen, es geht also um das Absehen von allem Besonderen, also von jeglicher Natürlichkeit und Unterschiedlichkeit von Menschen. Und das ist die Frage, ob das sozusagen selbst schon, dieser Grundgedanke, ob der selbst schon patriarchal ist und ob diese Durchsetzung dieses Menschen an sich, dieses Durchschnittsmenschen, ob das nicht schon, dass da eben eine patriarchale Ausgrenzung von Anbeginn drin ist und dass da auch eine rassistische Ausgrenzung drin ist, weil es galt nämlich auch nur für Weiße und ob auch, dass da eben sozusagen auch eine antisemitische Ausgrenzung drin ist, es galt nämlich auch nicht für Juden, die konnten keine Menschenrechte haben, von Anbeginn und die ganze Geschichte auch noch nationalistisch ist, weil es galt eben sozusagen nur für die Bürger des jeweiligen Staates. Und wer da eben nicht dazugehörte, der fiel da erstmal grundsätzlich raus. Ich möchte also sagen, die Probleme mit diesem Subjekt der Menschenrechte diskutieren. Ja, eine weitere Kritik, die an den Menschenrechten formuliert wurde, stammt halt von der von der Hannah Arendt, war eine Philosophin in 40er, 50er und 60er Jahren, also im 20. Jahrhundert. Und die hat da einen wichtigen Buch von sich, Elemente und Ursprünge, totale Herrschaft heißt das, formuliert sie halt eine Kritik an den Menschenrechten, und zwar vor dem Hintergrund des Auftretens von Staatenlosen. Also man hatte halt, also gerade in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, so zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, war halt das Problem, dass viele Staatenlose auftraten, also gerade in Osteuropa, weil da haben halt viele Staaten so denjenigen, die halt nicht die Sprache des jeweiligen Landes sprachen, also in Polen war das ein Problem oder in Rumänien oder so, dass da viele Menschen dann einfach sozusagen die Staaten, diese Zugehörigkeit zu dem Staat aberkannt wurde, und die fielen dann aus allen Rechten raus und hatten überhaupt keine Rechte mehr. Und vor dem Hintergrund sagt die Hannah Arendt, das ist eben das Problem dieses Menschenrechts selbst schon. Und vor diesem Hintergrund formuliert sie zwei grundsätzliche Probleme, die Menschenrechte per se erstmal haben. Und zwar das erste Problem, was mit den Menschenrechten von vornherein immer mitgegeben ist, dass sie eben, das ist ja das, was auch ich ja so sage, gerade in dem Vortrag, also dass sie diesen Menschen als solchen zur Grundlage haben. Und da sagt die Hannah Arendt, gut, die Menschenrechte formulieren halt die Rechte des Menschen an sich, dieses Durchschnittsmenschen, aber den gibt es ja so gar nicht. Also Menschen gibt es ja immer nur als Einzelne und Besondere. Sie sagt, es gibt halt Männer und Frauen, was sie halt als natürlich voraussetzt, das will ich jetzt ja nicht diskutieren. Also zumindest hat sie eben dieses Problem. Oder dass halt Menschen per se einer bestimmten Nation zugehören. Es gibt halt Engländer und Deutsche und es gibt Juden, aber es gibt eben nicht Menschen an sich. So. Und deswegen, und die Menschenrechte behaupten das aber, und das ist halt ein grundsätzliches Problem der Menschenrechte. Das ist ihren Gegenstand, dass es den gar nicht so richtig gibt. Und ein zweites Problem, was die Hannah Arendt mit den Menschenrechten hat, ist also, dass die, wie sie sagt, immer zu spät kommen. Das muss ich also erklären, damit das verstehbar ist, was sie damit meint. Also, wenn ich jetzt in einem Staat lebe und der Staat hat keine grundsätzlichen Probleme mit mir, ich lebe in Deutschland und der Staat betrachtet mich auch als Deutscher, und da bin ich jetzt nicht darauf angewiesen, ein Menschenrecht einzuklagen, weil irgendwie, ich habe halt ganz viele Rechte in diesem Land und das ist halt in Ordnung irgendwie, also wäre schlimm, wenn ich es nicht hätte, aber sobald der Staat sagt, ich habe nicht das Recht, hier dazu zu gehören, also weil der Staat der Auffassung ist, dass jemand, der in einem bestimmten Staat lebt, halt nicht mehr dazugehören darf. Also das Problem stellte sich halt jetzt in Deutschland ab 1933, dass halt den Juden das schrittweise aberkannt wurde. Also denen wurden dann die Menschenrechte aberkannt. Und dann waren sie auf einmal in der Situation, dass sie Menschenrechte für sich einklagen mussten. Also weil sie eben ihnen die Rechte entzogen wurden. So. Und aber da gab es eben keinen Staat mehr, der sie ihnen garantieren konnte. Dann, wenn ich sie brauche, dann gibt es niemanden, der sie für mich durchsetzt. Die sind halt per se erstmal im Staat gebunden, und wenn der Staat mir wohlgesonnen ist, dann habe ich es nicht nötig, mich auf diese berufen, aber sobald der Staat mich verstößt, dann stehe ich halt als Individuum vor dem Problem, dass keiner da ist, der sie mir garantiert. Das ist halt das Problem, was die Hannah Arendt im Zusammenhang mit den Menschenrechten formuliert. Also letztendlich zielt es halt darauf hin ab, dass sie wirkungslos sind. Also weil einerseits es diesen Menschen an sich gar nicht gibt und weil andererseits der Staat immer dann eben abspringt, wenn sie verlangt sind. So, und mit dieser Kritik, die halt da die Hannah Arendt formuliert, also an der ist dann wiederum etwas problematisch, nämlich weil diesen Menschen an sich, der von den Menschenrechten vorausgesetzt wird, den setzt sie halt so an, dass es den gar nicht gibt, wo ich halt sagen würde, den gibt es nämlich tatsächlich, Also durch die kapitalistische Gesellschaft wird tatsächlich so ein Bild von einem Durchschnittsmenschen versucht durchzusetzen, also eben auch real an den einzelnen Menschen durchzusetzen. Und also genau das ist das Problem meines Erachtens. Und nicht, dass es das nicht gibt und dass es deshalb wirkungslos ist, sondern genau im Gegenteil. Also es gibt diesen durchgesetzten Menschen an sich und genau diese Durchsetzung bringt aber sagen, den Ausschluss aus der Menschheit mit sich. Also so, dass diese Durchsetzung der Menschenrechte eigentlich so verbunden sind mit einer Spaltung, einer gewaltsamen Spaltung der menschlichen Gattung, dass sie durchgesetzt sind und das mit sich brachte den Ausschluss von bestimmten Menschen aus der Menschheit. Also sich dieser Mensch an sich nur durchsetzte, indem also erstens Frauen aus der Menschheit quasi ausgeschlossen wurden, zweitens Schwarze aus der Menschheit ausgeschlossen wurden und drittens Juden aus der Menschheit ausgeschlossen wurden. Und das ist eben keine, also das ist keine Wirkung, das ist kein Ausdruck der Wirkungslosigkeit der Menschenrechte, sondern meines Erachtens eben genau Ausdruck der Durchsetzung der Mensch, des durch Ausdruck der Durchsetzung der Menschenrechte. Genau. Gut, das ist also zu der Kritik, die Hannah Arendt an den Menschenrechten formuliert. Und ja, also eine weitere Kritik, die jetzt, also die erst jetzt in jüngster Zeit an den Menschenrechten formuliert wurde, die kam also von dem Philosophen Giorgio Agamben, also ein italienischer Philosoph, der sagt, dass die Durchsetzung der Menschenrechte, also dass es von Anbeginn also ein gewaltvoller Akt war, mit dem also die Staatlichkeit mit Gewalt, also in der Französischen Revolution nämlich, unter ganz maßgeblicher Mitwirkung, das ist eines der wichtigsten Instrumente dieser Revolution, also der Guillotine, durchgesetzt wurde. Also sagen, gleich sind die Menschen letztendlich nur vor dem Tod sozusagen, und zwar vor dem Tod, der sagen frei und gleich allen Menschen zukommt. Also unabhängig von Standeszugehörigkeit und unabhängig von Geschlecht und unabhängig von Religion und unabhängig von Rasse, sage ich mal, so waren sie sozusagen gleich vor diesem Fallbeil. Ja, wurden halt sozusagen alle da unter dieser Guillotine da zerraspelt und eben wirklich frei und gleich standen sie eben vor diesem Mordinstrument gewissermaßen. Und das sozusagen, wurde in dieser Zeit ja wirklich sozusagen massenhaft exekutiert, zwar ja völlig zufällig, mal waren die einen da am Drücker und mal die anderen und also sagen, letztendlich konnten alle immer prinzipiell davon betroffen werden und es konnte sozusagen jeden treffen. Also wer gestern noch da das Sagen hatte, der konnte dann morgen schon unterm Fallbeil liegen. Und damit wird also, sagt der Agamben, diese Freiheit und Gleichheit gewaltförmig durchgesetzt. Also, und der Staat greift unmittelbar auf das Leben der Einzelnen zu, indem man es also frei und gleich beenden kann. So. Also, Grundlage der Menschenrechte ist dann also für den Agamben also nicht das freie politische Subjekt, was ja Menschenrechte für sich beanspruchen, sondern sowas wie ein nacktes Leben. Also die Menschen werden sozusagen noch als so eine lebende Substanz betrachtet, mit der man halt verfahren kann. Also wo dann mit Gewalt diese Rechtlichkeit durchgesetzt wird. So. Und wenn man also die Menschenrechte verstehen will, muss man laut Agamben ihre historische Funktion betrachten. Und die besteht eben genau darin, diese Staatlichkeit eben mit Gewalt in die einzelnen Menschen quasi ja, hinein zu prügeln gewissermaßen. Und vor dem Hintergrund muss man also das betrachten, was der Agamben die Metamorphose der Menschenrechte ist. Also Metamorphose heißt ja eigentlich einfach nur Wandlung. Die haben also, wurden also einer Wandlung unterzogen, diese Menschenrechte. Und diese Wandlung besteht laut dem Adam also in ihrer Zuspitzung. Und das heißt dann auf den Punkt gebracht, dass der Nationalsozialismus bzw. der Faschismus, was man ja gemeinhin als, oder wie ich es vorhin auch versucht, vorhin anfangs auch gesagt habe, der Nationalsozialismus gilt ja gemeinhin als die äußerste Zuspitzung der Menschenrechtsverletzung. Und da sagt halt der Agamben, also das stimmt nicht, sondern das ist also Nationalsozialismus und dieser Massenmord an den Juden, das ist also keine extreme Menschenrechtsverletzung, sondern sei angeblich gerade die Zuspitzung des Menschenrechts. Also was da mit der Guillotine sozusagen vorausgedacht wurde, wurde dann im Nationalsozialismus auf die Spitze getrieben und halt dann durchpraktiziert. Okay, also und an dieser Kritik, die der Agamben formuliert, also für den also die Menschenrechte einfach bloß eine Zuspitzung sind, also dass der Nationalsozialismus bloß eine Zuspitzung der Menschenrechte ist, also das halte ich für eine falsche Kritik an den Menschenrechten. Also ich denke, das geht so nicht, was der da macht. Weil man muss schon im Blick haben, dass mit dieser Durchsetzung Durchsetzung der Französischen Revolution und der Durchsetzung der Menschenrechte, dass damit eine gesellschaftliche Dynamik entfaltet wurde. Wie ich das sage, also der Begriff des Menschen, das ist ein Mensch an sich, wurde also gegen die einzelnen Menschen durchgesetzt, wurden also tatsächlich zumindest innerhalb eines bestimmten Rahmens freie und gleiche Menschenrechte durchgesetzt. Und das ist im Zuge damit entstand also eine gesellschaftliche Dynamik des Kapitalismus, also der wahren Gesellschaft, die also beruht auf versachlichten Verhältnissen. Was also heißt, persönliche Abhängigkeitsverhältnisse werden zerschlagen, diese feudalen Abhängigkeitsverhältnisse werden zerschlagen und an die Stelle setzen sich halt versachlichte Verhältnisse. Also das Geld regiert sozusagen, also ganz platt formuliert, also sie übertragen die gesellschaftliche Macht einer Sache, die sie vermittelt und das hat sozusagen also einerseits, dass die Menschen halt einem ökonomischen Prinzip unterworfen werden, freie und gleiche Rechtssubjekte werden. Und darin ist einerseits diese Möglichkeit einer Befreiung auch möglich. Also man kann sozusagen hinausgehen über diese versachlichten Verhältnisse, ohne zurückzufallen in vormoderne Abhängigkeitsverhältnisse und diese freie Individualität, die Menschenrechte nur versprechen, halt tatsächlich zu einer Vollendung führen, indem man also diese gewaltförmige Vergleichung, die in dem Kapitalismus liegt, überwindet und tatsächlich eine freie Individualität hervorbringt. Das ist dann die eine Möglichkeit, die sich aus dieser Menschenrechtsgesellschaft ergibt. Und andererseits ist aber auch möglich, dass das Ganze in die Barbarei umschlägt und dass auf der Basis so einer kapitalistischen Gesellschaft dann barbarische Verhältnisse eingeführt werden. Und das ist dann aber eben auch ein Bruch mit den Menschenrechten. Also man kann den Nationalsozialismus nicht einfach so, wie der Agamben das macht, als eine Zuspitzung der Menschenrechte betrachten, sondern das ist ein Bruch mit den Menschenrechten auf Grundlage der Gesellschaft, die die Menschenrechte durchgesetzt hat. Also die Barbarei ist sozusagen in der Französischen Revolution angelegt. Also diese Gleichheit, die da durchgesetzt ist, kann sich tatsächlich letztendlich gegen alle richten und halt zu einer Vernichtung dann auch führen, die dann im Nationalsozialismus praktiziert wurde. Aber andererseits enthält diese Gleichheit, die da durchgesetzt wurde, auch sozusagen ein revolutionäres und emanzipatorisches Potenzial, was dann eben in die Richtung führen kann, auch diese Menschenrechte als Recht des abstrakten Menschen abzuschaffen, aber eben halt eine tatsächliche Freiheit der Individuen zu denken. Aber hätte es das sozusagen nicht gegeben, dann könnte es auch niemals die Freiheit der Individuen geben. Und von daher kann man dir also nicht, kann man also nicht sagen, das ist halt bloß eine Zuspitzung, sondern man muss da eben wirklich auch an Bruch denken. Also der Nationalsozialismus ergibt sich nicht einfach aus der Französischen Revolution und er ergibt sich nicht einfach so aus dem Kapitalismus, sondern das ist ein Bruch auf dieser Grundlage. Also wobei da also das im Kapitalismus herrschende ökonomische Prinzip und die im Kapitalismus verankerte Herrschaft des abstrakten Individuums, die wird also im Nationalsozialismus dann ersetzt durch eine Politik der Vernichtung. Und das ist aber, das ist ganz wichtig, das ist eben ein grundsätzlicher Bruch, der da angelegt ist. Und ja, deswegen denke ich, dass die Menschenrechtskritik, die der Agamben da formuliert, dass die fehlleitet, weil sie die gesellschaftliche Dynamik und Dialektik, die im Kapitalismus liegt, stillstellt und nicht anerkennt. Gut, jetzt möchte ich eingehen auf diesen Menschen an sich, was ich ja dargestellt habe, dass der die Grundlage des Menschenrechts bildet. Also ich hatte ja anfangs gesagt, wenn man sich also anguckt, was die Menschenrechte beinhalten, also erstens, alle Menschen sind frei und gleich, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, das ist das freie und gleiche Rechtssubjekt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sein sollen, dass dem also zugrunde liegt ein, wie ich das genannt habe, abstraktes Individuum, wo von aller Natürlichkeit abgesehen wird und das aus jeglichem Gesellschaftszusammenhang herausgelöst gedacht wird. Ich möchte also fragen, was ist das für ein Mensch an sich? Worum handelt es sich da? Also, was ist das Subjekt der Menschenrechte? Und dazu frage ich mich also nach der gesellschaftlichen Herausbildung des Subjekts der Menschenrechte. Und dazu muss ich also erstens eingehen auf die Art und Weise, wie sich Kapitalismus vollzieht. Also was ist das überhaupt für eine Gesellschaft, in der die Menschenrechte gelten? Also wie funktioniert die? Und um das zu diskutieren, beziehe ich mich also ja worauf wohl? Auf Karl Marx nämlich. Und die Grundlage bei Marx ist also, da muss ich jetzt erstmal von den Menschen erstmal ein Stück zurücktreten in der Argumentation. Und mir angucken, was es bedeutet, wenn Produkte Waren sind. Also als ganz grundlegend, also das, was den Kapitalismus grundlegend zusammenhält, bestimmt der Karl Marx in seinem Spätwerk, also im Kapital, den Warentausch. Und in diesem Warentausch werden also verschiedene Produkte, also einzelne nützliche Gebrauchsgegenstände, die an sich ja erstmal den Menschen, den einzelnen Individuen zukommen sollen, die werden also in dieser Gesellschaft zu Waren verglichen. Die werden also gleich gemacht. Also anders kann man nämlich nicht tauschen. Es vollzieht sich also in der kapitalistischen Gesellschaft ein praktisches Absehen von der Natürlichkeit und Nützlichkeit der Dinge. Also um mal ab und zu mal den Bogen durchblicken zu lassen, also so wie im Menschenrecht von den einzelnen Menschen abgesehen wird, so wird also im kapitalistischen Warentausch von der Besonderheit und Nützlichkeit der einzelnen Produkte abgesehen. Sie werden also im Tausch gleich gemacht, nämlich zu Waren. Dabei werden sie halt von den einzelnen Menschen entrissen und entzogen. Also wenn ein Ding eine Ware ist, kann ich mir es nicht einfach nehmen, sondern gehört es eben jemandem und ich muss dann entweder ich kann eben Geld vorstrecken, um das zu kriegen, oder es steht mir halt per se nicht zu. Also der gesellschaftliche Reichtum, der ja eigentlich also sagen, für alle Menschen da sein sollte, ist also im Kapitalismus den einzelnen Menschen entzogen und sie können ihre Produkte nur als Waren produzieren, die sie dann im Nachhinein tauschen müssen, und dies erzwingt also erzwingt eine gesellschaftliche Bewegung, die der Karl Marx im Kapital als fetischistisch bezeichnet. Und das ist also genau diese Versachlichung. Also sie vermitteln sich über Sachen. Die Leute stellen Produkte als Waren her und sie vollführen im Tausch eine Bewegung, die von den Menschen, die diese Produkte hergestellt haben, unabhängig ist. Und also sie stellen eine Gesellschaft her, die sich von ihnen verselbstständigt und eine eigenständige Gesetzmäßigkeit hinter ihrem Rücken hervorbringt. Und sie lassen eine Gesellschaft entstehen, die sich in ihren Gesetzmäßigkeiten von ihnen von ihnen verselbstständigt. Also wir haben ja jetzt gerade aktuell diese ganze Krisendiskussion und so, ne? Also dass man in einer Gesellschaft lebt, deren Bewegung sich gegen die Menschen kehrt, die in dieser Gesellschaft leben. Es entstehen also Gesetze hinter dem Rücken der Akteure, würde Marx sagen. Also letztendlich mit der Tendenz, dass ihnen der ganze Laden eben auch in die Ohren fliegen kann. Also sie bringen eine Bewegung hervor, die sich letztlich von also gegen sie verkehrt und eine Macht darstellt, die sie letztendlich überflüssig macht und perspektivisch auch in Abgrund treibt. So. Und das ist sozusagen grundlegend schon diesen Warentausch angelegt, der die einzelnen Produkte als Waren gleich macht. Und also wobei dabei eben von dieser Konkretheit und Nützlichkeit der einzelnen Dinge abgesehen wird. Und da, es wird nicht nur logisch im Kopf davon abgesehen, sondern es passiert tatsächlich auch gesellschaftlich. Also ich kann das nicht einfach wegdenken. Ich kann nicht einfach sagen, nö, da mache ich jetzt nicht mit, sondern es ist eine gesellschaftliche Bewegung, der sich die Einzelnen um den Preis ihres Überlebens zu unterwerfen haben. Ansonsten haben sie halt nichts zu essen. Also das nennt der Philosoph in Marxischer Tradition, der Alfred Sohn Rethel, der nennt das eine Realabstraktion. Also die einzelnen Produkte, von den einzelnen Produkten wird real abstrahiert. Und Abstraktion heißt ja eigentlich nur Absehen von etwas, nämlich es wird abgesehen von ihrer Nützlichkeit und ihrer Konkretheit. Und das passiert im gesellschaftlichen Handeln, also indem die Menschen diesen Tausch vollziehen, sehen die real von der konkreten Nützlichkeit des Dinges ab. Es ist dann sozusagen nur ein Träger von Wert, sozusagen ein Gegenstand als Ware. Und die Nützlichkeit fällt da erstmal weg, also die spielt da keine Rolle. Also dass das ein Ding ist, mit dem ich irgendwie telefonieren kann, aber es spielt keine Rolle, sondern es ist ein Träger von Wert. So. Und dabei wird aber gleichzeitig auch das ist also eine Art mit Dingen umzugehen, die auch von den Einzelnen gedacht werden muss. Also diesen Tauschvorgang muss ich sozusagen selbst auch denken. Also einfaches Beispiel, wenn ich jetzt beim Bäcker stehe und dann einen Euro vorstrecke und eine bestimmte Anzahl Brötchen mir dafür einkaufe, dann müssen sozusagen zumindest die zwei Personen, die das machen, müssen also bestimmte Abstraktionen im Kopf haben, um diesen Vorgang überhaupt denken zu können. Also der Bäcker und auch die Person, die das kauft, muss von der jeweiligen Konkretheit und Nützlichkeit ja, dieses Dings, dieses Brötchens, was da getauscht wird, real abwählen. Also in diesem Tausch wird real von dieser Nützlichkeit abgesehen und dieser zusammen, also die Gebrauchshandlung und die Tauschhandlung, die brechen auseinander. Also das Brötchen bleibt natürlich auch ein nützliches Ding, bleibt tatsächlich auch ein Brötchen, was irgendwann mal verspeist werden soll. Aber davon muss im Tausch vollkommen abgesehen werden. So, und damit setzt sich eben eine bestimmte Art zu denken durch, nämlich von dieser Nützlichkeit der Dinge per se abzusehen. Ja? Der Fetisch wäre, also wenn du jetzt das Brötchen hast, ja, dann scheint, also um tauschen zu können, musst du etwas Bestimmtes denken. Also du musst denken, dass dem Brötchen ein Wert zukommt. Also sagen wir, dass das Ding irgendwie 20 oder 50 oder 10 oder irgendwas, sagen wir, Cent kostet. Also dem Brötchen scheint etwas inne zu wohnen, nämlich dieser Wert. Und du musst es so behandeln, als ob es tatsächlich auch natürlicherweise so wäre. Und damit bekommt dieses Brötchen, also das Produkt Brötchen, also es hat dann quasi, es hat einen doppelten Charakter. Einerseits ist es ein konkretes Ding, Marx nennt das Gebrauchswerk, einerseits ist es ein konkretes Ding und also so wie du es siehst, so wie du es vor dir siehst, in seiner Stofflichkeit sozusagen, philosophisch formuliert, und andererseits ist es aber als Ware, insofern es sich in dieser Form der Ware befindet, noch etwas anderes, nämlich ein Tauschding, was du ihm aber nicht ansiehst, als was es aber gesellschaftlich behandelt wird. Also du kriegst es nicht Du kannst es dir nicht, du kannst es, es kommt dir nicht zu, ohne dass du es als diesen Wertgegenstand behandelst. Und es hat also, du kannst es an dem Brötchen selbst nicht finden. Also Marx hat gesagt, kein Atom Natur gegen, kein Atom Naturgegenständlichkeit geht in die Wertgegenständlichkeit der Ware ein oder so ähnlich. Ich habe es gerade nicht richtig, aber also es scheint eine oder dem kommt eine Eigenschaft zu, die man natürlicherweise nicht an ihm sieht. Und damit behandelt man es wie einen Fetisch quasi. Also ich glaube, der Fetischismus ist auch, dass das in der Gesellschaft so wie ein Naturgesetz gilt. Also, ne? Das ist irgendwie nicht was als was anerkannt wird, was von Menschen gemacht wurde, sondern dass das irgendwie so ist, weil es so ist, also als Naturgesetz oder von Gott gegeben oder so. Hallo? Morgen ist Brötchentag im Atrium. Also dieser Begriff. Dieser Begriff des Fetisch kommt ja eigentlich aus der Ethnologie, also Leute, die halt so frühere oder angeblich vormoderne Gesellschaftsformen untersuchen. Also so, die haben halt gesagt, die Leute, so, also bestimmten nicht-europäischen Stämmen zum Beispiel, die haben vor allem afrikanische oder so Südseevölker untersucht und die haben halt gesagt, die würden fetischistisch denken, also die bilden halt ihre Gemeinschaften darüber, dass sie bestimmte Gegenstände verehren. Also sie stellen sich irgendwas her, was weiß ich, irgendwie ein Gegenstand aus Holz, irgendwas Geschnitztes oder so, ein Götzen und glauben dann, dieses Ding hat eine magische Eigenschaft. Und sie beziehen sich alle auf diesen Gegenstand, also das heißt dann sozusagen eine Gemeinschaft von Leuten, die alle glauben, dass dieses geschnitzte Ding, dass dem eine geheimnisvolle Eigenschaft zukommt, also dass es mehr ist als nur dieser Gegenstand. Also einerseits ist es nur ein holzgeschnitzter Gegenstand und andererseits ist es aber ein mystisches, geheimnisvolles Ding, dem eine magische Kraft zukommt und sie beziehen sich alle darauf, sie glauben das alle und darüber stellen sie ihre Gemeinschaft her. Also, oder kann auch halt ein bestimmtes Tier sein oder so. Oder bei nordamerikanischen Ureinwohnern war zum Beispiel, gibt es halt diese Grabenklane oder Schildkrötenklane oder so. Also die glauben dann, dass ein bestimmtes Tier mehr ist als nur dieses Tier. Also die Schildkröte beispielsweise, die ist dann eben nicht nur eine Schildkröte, sondern gleichzeitig kommt diesem Lebewesen eine sozusagen diese magische, geheimnisvolle Eigenschaft zu. Und das glauben die alle und darüber stellen die Gesellschaft her, oder ihre kleine Gemeinschaft zumindest. Und das, diesen Gedanken hat der Marx halt dahingehend aufgegriffen und gesagt, ja, das ist doch in der kapitalistischen Gesellschaft im Prinzip auch ähnlich. Also, hier stellt sich halt darüber her, dass Menschen im Tausch davon ausgehen müssen, dass die Gegenstände, die sie tauschen, dass denen halt noch so eine magische Eigenschaft zukommt, so eine geheimnisvolle Eigenschaft, die man ihnen erstmal nicht ansieht, und darüber denken sie sozusagen Gesellschaft her. Sie müssen das denken und dass dem so dieser geheimnisvolle Wert zukommt und darüber, weil sie das denken, können sie tauschen und darüber stellen sie Gesellschaft her. Und sie müssen es aber gleichzeitig auch denken, weil ihnen der Reichtum entrissen ist und sie ihre Produkte halt nur nachträglich im Tausch halt miteinander vermitteln. Ich hätte dazu mal eine Frage. Ja. Und zwar, wenn diese Urstämme, ja, also auch Lebewesen, als sie einen Fetisch nehmen können, dann könnte doch in Bezug auf die Menschenrechte auch der Mensch und das Menschenrecht, weil da etwas Magisches, was Übergeordnetes, als Fetisch betrachtet werden und die Gesellschaft dann auch zum Fetisch-Menschenrecht aufgebaut werden. Komme ich, glaube ich, noch dazu. Mach schon mal weiter. Das ist ja fast ein Markt. Das, was der Grundgedanke bei diesem Warentausch ist, also das reale und praktische Absehen von der Stofflichkeit und Konkretheit der Produkte, wenn sie zu Waren werden. Und das muss eben auch gedacht werden, das ist ganz wichtig. Es ist nicht nur eine bestimmte Art und Weise zu handeln, sondern es muss gedacht werden, sonst klappt es nicht. Sonst funktioniert die ganze Angelegenheit nicht. Es setzt sich also eine bestimmte Art zu denken auch durch, nämlich real von der Konkretheit, Nützlichkeit, Stofflichkeit der einzelnen Dinge abzusehen. So, das ist sozusagen Gegenstand der marxischen Analyse im Kapital. Und da haben sich andere Leute, die daran angeknüpft haben, weitergehende Gedanken gemacht. Und ein wichtiger Vertreter war der erst russische, dann sowjetische Marxist. Eugen Paschukanis. Das war eigentlich von Haus aus Jurist. Also sein Werk heißt Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. War so ein sowjetischer Jurist und Marxist, der also sich gefragt hat, was ist das Staatsbürgersubjekt? Worum handelt es da? Und er hat halt versucht, auf Grundlage dieser marxischen Analyse des Warentauschs zu erörtern, was sind das für Menschen, die da tauschen. Also Marx behandelt ja sozusagen nur diese Ebene des Tauschs der Dinge und fragt sich auch, aber nicht so sehr zentral, was das für Menschen sind, die das machen. Und das an dem Punkt will dieser Paschukanis oder wollte, bevor er von Stalin umgebracht wurde im Gulag, oder ist nicht so richtig bekannt, aber er ist irgendwann mal verschwunden und ist bis heute nicht klar, wohin er verschwunden ist. Er war eben einfach irgendwann mal weg. Ja, und also hat er sich sozusagen Gedanken gemacht darüber, was ist dieses Subjekt dieses Tausches. Er erweitert also, in marxischen Worten zu sprechen, den Fetisch der Ware um den des Subjekts. Also er beschäftigt sich mit Verhältnissen, in denen der Mensch als solcher dadurch bestimmt ist, dass er Eigentümer von bestimmten Dingen ist, also dass ihm Waren gehören, also dass er also als Eigentümer ist. Es ist also, sagt der Paschukanis, im Kapitalismus nicht nur so, dass Produkte sich einander gegenübertreten und dabei zu Waren werden und dabei von ihrer Nützlichkeit und Konkretheit abgesehen werden, sondern mit den Tauschenden passiert im Prinzip dasselbe. Also von ihrer jeweiligen Einzelheit und Besonderheit als Menschen wird abgesehen, und zwar genau wie bei den Waren auch real und wirklich und praktisch abgesehen, und sie werden zur freien und gleichen Rechtssubjekten. Also von dem Hintergrund dieser Analyse von diesem Eugen oder Evgeny Paschukanis ist es halt so, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse doppelt rätselhaft sind. Also beim Marx könnte man sagen, ist die Gesellschaft nur einseitig rätselhaft, nämlich die Produkte werden auf mystisch-magische Art zu Waren und verselbstständigen sich von den Menschen. Und beim Paschukanis wird es dann so, dass dieser ganze Prozess die Menschen selbst trifft. Also die gesellschaftlichen Verhältnisse werden doppelt rätselhaft. Kapitalismus ist nicht nur ein gesellschaftliches Verhältnis von Dingen, die sich von den Menschen verselbstständigen und von deren Konkretheit abgesehen wird, sondern genau das passiert auch mit den Menschen. Die werden also zu gleichen Einheiten, nämlich zu Subjekten, die sich selbst, genau wie die Waren, die ein Ei dem anderen gleichen. Das Individuum, also der einzelne, konkrete Mensch, also das Individuum betrachtet sich sozusagen jeweils immer in einen einzelnen Menschen, in seiner Besonderheit. So, manche sind klein, andere sind groß und manche mögen dies lieber und andere mögen das lieber und so weiter und so fort. Von dieser Besonderheit wird also abgesehen und die werden sozusagen als gleiche Rechtssubjekte gedacht, wo sozusagen eine so ist wie die andere. Und in dieser Form, also die Grundlage des Menschenrechts ist, befinden sich die Individuen also nicht natürlicher Weise, sondern eben erst unter den Bedingungen kapitalistischer Produktionsweise und unter diesen kapitalistischen Bedingungen wird also jeder einzelne Mensch eine Verkörperung dieses Durchschnittsmenschen an sich. Also ein Ausdruck dieses gesellschaftlich durchgesetzten Durchschnittsexemplars. Ja, wenn ich vorhin gesagt habe, also in der Marxischen Analyse ist es also so, dass die Produkte zu Waren verglichen werden, und zwar durch diesen Wert, der ihnen inne zu wohnen scheint. So ist es bei den Individuen, die zu Subjekten vermittelt werden, nicht der Wert, sondern es ist der Staat. Also der Staat setzt Kraft seiner Gewalt, Kraft seiner Souveränität, die er von oben herab halt durchsetzt, vergleicht er die Menschen gewaltförmig. Also die Gesetze gelten dann für alle Menschen und vor diesem Gesetz sind alle gleich und werden alle Menschen in diese freie und gleiche Subjekt- und Rechtsform gesetzt. Also der Staat vergleicht die einzelnen Individuen mit Gewalt zu Subjekten. Also hat halt ganz viele einzelne Individuen und der Staat nimmt die sozusagen von oben herab, presst in diese Subjektform, also setzt in den Individuen mit Gewalt diese freie und gleiche Form durch und macht sie halt zu Leuten, die sagen, deren Leben sich darum dreht, einerseits Waren zu tauschen und andererseits ihre wahre Arbeitskraft ans Kapital zu verkaufen und ihr ganzes Leben daraufhin auszurichten, der Verwertungsbewegung der kapitalistischen Gesellschaft zu folgen. Also Anhängsel der sich entfaltenden kapitalistischen Bewegung zu sein. Ja, und vor dem Hintergrund wird dann auch klar, was ich vorhin an der Hannah Arendt kritisiert hatte. Die sagt ja, dass diesen Menschen an sich der Grundlage der Menschenrechte ist. Das gibt es gar nicht. Also dieser Mensch an sich, das ist also so irgendwie so eine leere Spinnerei in den Köpfen, die halt sich irgendwie Philosophen halt mal so ausgedacht haben. Und also genau das stimmt dann meines Erachtens genau nicht, sondern dieses Menschenrechtssubjekt, das existiert eben wirklich, existiert tatsächlich und es ist eben mit Gewalt durch den Staat vermittelt und durchgesetzt. So, und nun möchte ich mich weiter fragen, was es mit diesem Subjekt auf sich hat, wie dieses Subjekt funktioniert. Also, dieses Subjekt kann also seine Identität, das was es ausmacht, seine Qualität, seine Besonderheit, also nicht aus sich selbst schöpfen. Es muss sich in dieser Form bewähren. Also ich muss halt ein Mensch sein, der es schafft, tatsächlich der Kapitalverwertung zu dienen. Wenn ich in einem kapitalistischen Staat leben will, auch entsprechend funktionieren. Ich muss halt Waren tauschen können, ich muss Geld haben, um mir Waren anzueignen, ich muss fähig sein zu arbeiten und nicht nur irgendwie zu arbeiten, sondern eben auch kapitalproduktiv zu arbeiten, mich in irgendeiner Weise zu verkaufen und immer wenn das nicht funktioniert, wenn also die Verwertungsbewegung aussetzt oder wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage bin zu arbeiten und produktiv zu arbeiten, also kapitalproduktiv zu arbeiten, dann löst sich diese Form, in die ich da gepresst bin, auf. Also wenn ich keine Arbeit habe, dann habe ich kein Geld, dann kann ich keine Waren tauschen, dann gelte ich sozusagen als absolut nichtiges Wesen in dieser Gesellschaft. Ich habe dann absolut nichts zu melden, also sobald ich dieser Bewegung, dieser gesellschaftlichen Bewegung des Kapitalismus, die sich da also von den Einzelnen verselbstständigt hat, sobald ich der nicht dienen kann, sobald ich aus irgendwelchen Gründen nicht willens oder in der Lage bin, dieser Bewegung zu dienen, bin ich also ein Nichts. Falle ich halt in den Abgrund, ein völliges Nichts zu sein. Also dieses Subjekt in dieser kapitalistischen Gesellschaft ist sozusagen ständig getrieben von der Panik, ein reines Nichts zu sein und steht als solches eben auch, also das Grundgefühl dieses Menschen ist halt sozusagen das Gefühl einer ständig anwesenden Nichtigkeit und Überflüssigkeit, steht ständig vor der Angst, kann man sagen, dass die Angst ein Nichts zu sein, die Angst sich im Chaos aufzulösen, ist sozusagen die absolute Grundbefindlichkeit, die Menschen in dieser Gesellschaft miteinander verbindet. Also die Angst ist vor diesem Hintergrund sozusagen das absolute Grundmoment, das absolute Grundgefühl und Grundempfinden von Menschen in dieser Gesellschaft. Also keineswegs, wie viele Linke und Marxisten das gerne hätten, dass die Arbeit das grundlegende und bestimmende Moment ist, sondern eigentlich diese Angst, die Angst, dass sich diese Subjektform auflöst, und die Angst, ein Nichts zu sein, das ist Grundgefühl in dieser Gesellschaft. Und außerhalb dieser Bannung in diese Subjektform, die staatlicherseits auf den Einzelnen draufgesetzt wird, ist also der Einzelne quasi ein Nichts. Und vor diesem Hintergrund ständig getrieben von Angst vor Chaos und vor Auflösung. Und von der Wiege bis zur Bahre, bestimmt von dem Gefühl, immer in die absolute Überflüssigkeit zu verfallen. Und das muss ein einzelner Mensch, der in dieser Gesellschaft lebt, Also mit diesem Gefühl muss ein Mensch, der in dieser Gesellschaft lebt, umgehen. Und dieses Subjekt muss sich also man muss sozusagen sich selbst etwas antun. Man muss sich selbst in diese Form des Subjekts zu bringen. Also mit den Waren ist es ja so, also mit den Produkten, die zu Waren werden, das ist ja eine gesellschaftliche Bewegung, also die Ware selbst tut da nichts dazu. Also das Handy muss nichts mit sich machen, um eine Ware zu sein. Das ist eben einfach hergestellt und wird im Warentausch dann mit anderen Waren bzw. mit Geld vermittelt. Und es ist diesem Handy selbst erstmal absolut egal, ob es eine Ware ist oder nicht. Es hat also selbst kein Gefühl und es hat keinen Willen und es hat keine Ziele. Es geschieht eben einfach so mit ihnen. Und das unterscheidet aber grundlegend die Menschen, die sich also in diese Form bringen. Also die müssen das tatsächlich auch wollen. Also sind gezwungen, dieses gesellschaftliche Verhältnis an sich selbst durchzusetzen. Ich muss also mich dazu zwingen, in diese Subjektform zu kommen. Ich muss an mir selbst Gewalt ausüben. Ich muss diese gesellschaftliche Abstraktion, die an den Waren äußerlich vollzogen wird, muss ich als Mensch an mir selbst vollziehen. Ich muss also von meinen eigenen Zielen und Wünschen und Trieben und sonst was permanent absehen. Also ich muss die unterwerfen und unterdrücken und ich muss mich zu einem funktionsfähigen kapitalistischen Subjekt zurechtstanzen. Also es wird mir sozusagen von klein auf, wenn ich so also quasi nach der Geburt schon quasi, muss ich also mich selbst, also bin ich halt schon so erzogen und muss das dann mein ganzes Leben über praktizieren, mich halt in diese Form zu zwängen. Ich muss mich also selbst immer Tag aus, Tag ein dazu zwingen, in dieser Form zu bleiben und irgendwie zu funktionieren. Und sobald das nicht klappt, und es klappt eben gesellschaftlich häufig nicht, also gerade eben in gesellschaftlichen Krisen, bricht eben diese Form auseinander und dann stehen diese Subjekte dann vor Angst und Panik. Also die sehen dann, okay, ich kann mich nicht verwerten und mein Arbeitsplatz geht krachen und ich werde kein Geld haben. Man ist ja ständig eben konfrontiert mit dieser Angst, sich absolut aufzulösen. Also letztendlich ist es ja eine Todesangst. Also man ist ja quasi immer in dieser Gesellschaft immer, würde ich schon sagen, auch mit dem Tod insofern konfrontiert. Also wenn die Gesellschaft per se überhaupt nicht mehr funktioniert, also bin ich dann sozusagen des Todes. Also ja, die kapitalistische Gesellschaft ist ja eine, die den Menschen halt permanent eben auch so vor den eigenen Tod stellt und das Leben quasi begründet als eins, was letztendlich nichts ist als ein Urlaub vom Tod. So, und dieses Subjekt, also es muss sich eben mit Gewalt durchsetzen. Und ja, das lässt sich diese Abstraktion, die ich nach innen vollziehen muss, an mir selbst permanent vollziehen muss, die schürt diesen Zwang und diesen Wahn der Abgrenzung nach außen. Ich muss also bestimmte Dinge tun. Ich muss die eigene Natur in mir selbst, und zwar von klein auf, und das passiert unbewusst quasi, also das mache ich zwar selber, aber davon weiß ich im Prinzip gar nicht so richtig was, aber ich muss permanent an mir selbst Unterwerfung und Trieb und Unterdrückung betreiben, und zwar quasi sozusagen vom ersten Lebenstag an. Und das zieht sich dann eben so ja durchs gesamte Leben hindurch. Ich muss also von der eigenen Triebwelt permanent absehen, und das kann das Bürger, also das macht das bürgerliche Subjekt eben auf eine ganz bestimmte Art, nämlich darüber, dass es diese Natürlichkeit und diese Triebhaftigkeit anderen Menschen zuschreibt. Also man glaubt dann als von sich selbst, man ist halt ein zivilisiertes und mündiges bürgerliches Subjekt und dichtet anderen die eigenen Gefühle an, quasi. Also andere stehen dann für Natur und andere stehen dafür, triebhaft zu sein, beispielsweise. Und das ist genau die gesellschaftliche Logik des Rassismus. Also im Rassismus, der Rassismus ist als Ideologie eine Denkweise, in denen bestimmten Menschen, nämlich historisch entwickelt primär Schwarzen, Afrikanern oder beispielsweise auch Sinti und Roma, dem wird also eine Naturhaftigkeit unterstellt, die man selbst nicht hat. Also es ist also eine Art und Weise, wie sich dieses bürgerliche Subjekt begründet. Also es dichtet eigene Anteile, nämlich eigene Natürlichkeit und eigene Triebhaftigkeit, die es an sich selbst unterdrücken muss, anderen zu. Das ist ja psychoanalytisch gesprochen, also es ist ein Entlastungsmechanismus. Man dichtet es einfach anderen an und unterwirft damit die eigene Natur und Triebhaftigkeit und unterstellt dann anderen nur Trieb und nur Natur zu sein. Und so gilt sozusagen dem bürgerlichen Subjekt, gelten dann namentlich, also einerseits Afrikaner und andererseits sogenannte Zigeuner, als Verkörperung reiner Natur. Und immer wenn das bürgerliche Subjekt die dann sozusagen sieht, wird sozusagen erinnert an die eigene Naturhaftigkeit und Triebhaftigkeit, und die wird dann im anderen, im Gegenüber bekämpft und gehasst. Also man stabilisiert sich selbst durch Hass auf andere. Heißt also, dass diese reale Durchsetzung dieses Menschen an sich, dieses bürgerlichen Subjekts, Hass, also rassistischen Hass auf Menschen dunkler Hautfarbe aus sich heraus erzeugt. Was also heißt, das Menschenrechtssubjekt ist an sich ein, also konstitutionell oder strukturell ein rassistisches. So, erstens ist das. Also erstens ist es rassistisch. So, dann haben wir also zweitens dann das Problem, dass dieses Subjekt eine das hatte ich ja im Prinzip schon skizziert, das erzeugt eine gesellschaftliche Bewegung, nämlich in dem Warentausch, die sich von ihm selbst verselbstständigt. Also die Produkte werden zu Waren und die Waren werden im Tausch miteinander vermittelt und im Warentausch entspringt das Kapital, was ein gesellschaftliches Wachstum hervorbringt und dabei entsteht eine gesellschaftliche Dynamik, in der der einzelne Mensch immer überflüssiger wird durch gesellschaftliche Rationalisierungsmaßnahmen, also ein permanenter Wachstumsprozess, in dem die einzelnen Menschen immer überflüssiger werden und was letztendlich auch, das kann ich jetzt nicht erörtern, aber kann ich sagen, nur, wir haben es ja gerade sozusagen praktisch, es kommt halt zu gesellschaftlichen Krisenprozessen, was halt heißt, die Gesellschaft verselbstständigt sich von den einzelnen Menschen und entwickelt sich auch katastrophisch. Die bringen also selbst durch ihr eigenes Agieren eine gesellschaftliche Bewegung hervor, die sich gegen sie richtet. Und das ist sozusagen wiederum auch, das stellt dieses Subjekt wiederum auch vor dieses Grundgefühl von Angst und Tod. Also es eben selbst eine Bewegung hervorbringt, die es selbst der Angst, in die Auflösung treibt. Und diese Gesellschaftlichkeit, die sich von den Menschen verselbstständigt, mit der geht dieses bürgerliche Subjekt anders um als mit seiner Natürlichkeit. Also die wird auch wieder anderen Menschen angedichtet, und zwar historisch primär Juden. Also die Juden gelten diesem Subjekt als jene, die diese gesellschaftlichen Krisen erzeugen. Also die eigene Bewegung, das, was sie selbst erzeugen, wird anderen Menschen angedichtet. Und das ist also die Logik des Antisemitismus, woraus ich also die Schlussfolgerung ziehe, dass dieses bürgerliche Subjekt nicht nur ein konstitutionell und strukturell rassistisches ist, sondern auch ein konstitutionell und strukturell angelegt antisemitisches ist. Also der Hass, sozusagen der Antisemitismus, ist dann vor diesem Hintergrund der Hass auf die eigene Gesellschaftlichkeit, die sich von den Leuten verselbstständigt und sie quasi von innen heraus kaputt macht. Und das kann das Subjekt aber nicht haben, es will Harmonie herstellen, und diese Harmonie, also diese Brüche in dieser Harmonie, werden dann wiederum anderen Menschen angedichtet, nämlich Juden. Was dann nach den Verbrechen des Nationalsozialismus nicht mehr so offen gesagt und gedacht wird, sondern das treten dann werden an die Stelle des Juden andere eingesetzt, also ganz zentrale Punkte, an denen sich Antisemitismus halt heute begründet ist, also der Hass einerseits auf den Staat Israel, der also den Juden unter den Staaten macht, und andererseits auch die USA selber dann auch. Also die gelten dann sozusagen als Verkörperung zerstörerischer Gesellschaftlichkeit. Also wenn man gerade so alles, was gerade über Krise im Spiegel geschrieben wird oder so, das sind also immer die Finanzhaie, die an der Wall Street agieren, sind verantwortlich für die gesellschaftlichen Krisenerscheinungen. Also, wo ich halt sage, also es ist genau die gesellschaftliche Bewegung, die von den Einzelnen erzeugt wird, die jeder Einzelne tagtäglich erzeugt und die einen unterhöht und untergräbt, die wird eben entweder bestimmten Menschen angelastet oder eben bestimmten Staaten. Und daher ist dieses Subjekt des Kapitalismus, ist Subjekt dieser Gesellschaft von seiner Grundausrichtung her ein strukturell antisemitisches. So, also Subjekt ist nicht nur rassistisch, sondern es ist auch zweitens antisemitisch. So, und es reicht nicht, geht noch weiter. das Subjekt, dieses Subjekt dieser Gesellschaft muss sich nämlich drittens auch noch mit seiner eigenen Passivität auseinandersetzen. Was also heißt, als Subjekt muss ich sozusagen prinzipiell agierendes Wesen sein, prinzipiell immer handeln und aktiv sein und muss, also was dieses Subjekt hat bis in den Tod, ist die eigene Schwäche. Sie kann es absolut nicht bei sich haben, weil sobald sich nämlich Schwäche zugesteht, muss es sich eben, ist es eben mit dieser Angst vor der eigenen Auflösung und der Angst vor dem inneren Chaos konfrontiert. Und das kann das Subjekt absolut nicht haben. Also es muss sich immer von seiner eigenen Passivität abgrenzen. Es muss sich als ein prinzipiell aktives und handelndes begreifen und muss die eigene Passivität und die eigene Schwäche und die eigene Abhängigkeit wiederum anderen Menschen andichten. Und das geschieht meines Erachtens im Sexismus, also was den prinzipiell patriarchalen Charakter dieses bürgerlichen Subjekts begründet. Also die eigene Abhängigkeit wird anderen Menschen wiederum angedichtet, nämlich Frauen. So. Und damit ist dieses bürgerliche Subjekt also nicht nur strukturell ein rassistisches und nicht nur strukturell ein antisemitisches, sondern drittens auch noch, es ist ein strukturell sexistisches. Also zusammenfassend, dieses Subjekt, dieser Mensch an sich, dieses Subjekt der Menschenrechte, was sozusagen die Form ist, in der der Mensch in dieser Gesellschaft auftritt, handelt, agiert und gedacht wird, befindet sich in diesem permanenten Drei-Fronten-Krieg. Erstens gegen die innere Natur, die rassistisch an Schwarzen halluziniert wird. Zweitens gegen die eigene zerstörerische Gesellschaftlichkeit, die antisemitisch an Juden, an Israel oder an den USA vergegenständigt wird. Und drittens die eigene Abhängigkeit und Passivität, die sexistisch an Frauen halluziniert wird. Das gilt übrigens in anderer Hinsicht dann auch nochmal von Umgang, kann ich jetzt nicht ausführen, kann ich sozusagen nur am Rande anmerken, das gilt dann auch nochmal, also was ich mit zum Sexismus zählen würde, die Homophobie. Da passiert es dann nochmal anders, dass also die eigene Schwäche und Passivität an Schwulen bzw. an Lesben halluziniert wird. So, also dieses Subjekt ist im permanenten Drei-Fronten-Krieg, also es kämpft ständig an diesen drei Fronten. Also die Konsequenz des Menschenrechts und seines Subjekts, das also diesem Menschenrecht zugrunde liegt, ist also der Ausschluss erstens von Schwarzen und zweitens von Juden und drittens von Frauen aus der Menschheit. Und zwar also sagen, strukturell ist das also in diesem Subjekt ist das so angelegt. Also diese Form, in der sich Menschen da befinden, erzeugt aus sich strukturell diese drei Ideologien. Also diesen Ausschluss von bestimmten Menschen. Ich kann mich also nur, oder Menschen können sich nur als Ausdruck dieses Subjekts begründen und formieren, wenn sie also permanent diese Abgrenzungen betreiben. So, das war es jetzt also diesem Subjekt der Menschenrechte. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich möchte jetzt, also ich hatte ja eingangs gesagt, dass die Menschenrechte vom Hintergrund des Nationalsozialismus zu betrachten sind, der also sozusagen als das absolute Gegenteil von Menschenrechtlichkeit gilt. Und ich möchte jetzt fragen, wie dieses Subjekt im Nationalsozialismus agierte, um halt den Zusammenhang zwischen diesem Subjekt der Menschenrechte und der nationalsozialistischen Barbarei diskutieren zu können. Also so wie ich das jetzt geschildert habe, wie dieses Subjekt agiert, das gilt ja erstmal für alle Menschen in jedweder kapitalistischen Gesellschaft. Also es gilt für eine kapitalistische Gesellschaft in Deutschland und es gilt für eine kapitalistische Gesellschaft in Frankreich und in den USA und auch in Israel. Aber im deutschen Nationalsozialismus passierte dann also mit diesem Menschenrechtssubjekt dann nochmal was grundsätzlich anderes. Nämlich also dieses ökonomische Prinzip, was also die kapitalistische Gesellschaft beherrscht, das schlug also um in eine völkische Vernichtung. Also es vollzog diese auf Menschenrecht und auf freier und gleicher Subjektivität begründete kapitalistische Gesellschaft, die schlug im Nationalsozialismus auf dem Boden dieser Vermittlung über den Wert in ihr eigenes Gegenteil um. Und das passiert also in dem Maße, wo der Kapitalismus, also in ein Stadium gerät, wo der Staat nicht mehr nur am Rande steht, sondern halt eine ganz zentrale Instanz wird. Also man kann das so sagen, der Staat war also am Anfang des Kapitalismus erstmal da, um diese Gesellschaft in die Wege zu leiten, also 16. bis 19. Jahrhundert, ganz grob gesagt, der Staat war da sehr zentral und darin den Menschen, also die Produktionsmittel von den Menschen loszureißen, Bauern von Ländereien zu vertreiben, bürgerliche Eigentumsverhältnisse durchzusetzen und damit sozusagen diese gesellschaftliche Bewegung überhaupt erstmal loszutreten. Und dann trat er aber in den Hintergrund und agierte so als liberaler Nachtwächterstaat, sagt man manchmal so. Also nur noch im Hintergrund agierte der. Und wenn aber diese die gesellschaftliche Dynamik halt zu diesen Krisenprozessen führt, dann hat man halt das Problem, dass das diese gesellschaftliche Vermittlung nicht mehr einfach so läuft, sondern tritt der Staat wieder ein und setzt dann sorgt dann dafür, dass diese gesellschaftliche Verwertung eben mit Gewalt vor sich geht. Dass da, wo sie auseinanderbricht, tritt der Staat wieder ein und vollführt dann diese Vermittlung mit Gewalt. Der Staat tritt dann als aktiver Gesellschaftsplaner wieder auf und sorgt halt dafür, dass sich die, also die Individuen mit Gewalt, also tatsächlich auch mit direkter persönlicher Gewalt, sich dieser Gesellschaft zu unterwerfen haben. Also es kommt dann zur Herausbildung des autoritären Staates, wobei die Individuen sich bedingungslos der Staatlichkeit zu unterwerfen haben. Also eine bestimmte gesellschaftliche Ideologie, nämlich im Nationalsozialismus war das dann eben die antisemitische Ideologie, stellt dann Gesellschaft her. Also der Philosoph Max Horkheimer formulierte dann in diesem Zusammenhang, also bisher, also in einer normalen kapitalistischen Gesellschaft ist es so, dass man den Antisemitismus aus der Gesellschaft erklären kann. Das ist also das, was ich versucht habe vorhin zu machen. Ne? Also das Subjekt befindet sich in diesem Drei-Fronten-Krieg und muss seine Gesellschaftlichkeit anderen Menschen, also diese zerstörerische Gesellschaftlichkeit anderen Menschen andichten und deshalb ist es antisemitisch und das ist dann also damit erkläre ich den Antisemitismus aus der Gesellschaft, ne? Und im Nationalsozialismus passiert es dann genau andersrum, also die Menschen stellen Gesellschaft her darüber, dass sie antisemitisch sind, also sie schmieden sich zur deutschen Volksgemeinschaft zusammen und vollführen den Massenmord an ihrem Feindbild, das angeblich für die destruktive Gesellschaftlichkeit verantwortlich ist und stellen sozusagen durch Hass und durch Ausgrenzung und durch Massenmord Staat und Gesellschaft her. Und es kommt zu einer Verschmelzung von Staat und Gesellschaft und Individuum bis zur letzten Konsequenz. Also dieser Staat durchdringt alle Einzelnen bis ins Letzte. Und der Hass auf die sogenannte Gegenrasse, wie der Alfred Rosenberg als Chefideologe des NS das sagte, also der Hass auf die Gegenrasse schmiedet sie zusammen und lässt die Gesellschaft bilden. Und das wurde dann sozusagen nach der Zerstörung des Nationalsozialismus ein international anerkanntes Vergesellschaftungsmodell. Also man kann das sagen, so, das ist die Lehre, die weltweit die Völker aus dem Nationalsozialismus ziehen können, also dass man das ungestraft tun darf. Also der deutschen Bevölkerung geht es ja heute nach diesem Massenmord relativ gut. Also es hat letztendlich keine Konsequenz, so etwas Schreckliches zu machen. Also es ist durchaus sozusagen ein Mittel, wie man gesellschaftlich agieren kann. Das könnte man so als die sozusagen bösartige Lehre begreifen, die aus dem Nationalsozialismus gezogen wurde. Also so. Und so. Man muss also sagen, dass also in dieser nationalsozialistischen Gesellschaft also da so ein Bruch mit den Menschenrechten gab, und zwar also genau auf der Grundlage dessen, was die Gesellschaft der Menschenrechte überhaupt erstmal herstellte. Und nach diesem Massenmord, also dann jetzt in Deutschland nach 1945, ist es dann allerdings wiederum möglich, dass sich die Massenmörder und ihre geistlichen Nachkommen sich wieder auf Demokratie beziehen können. Also sie haben gesagt, diesen Mord begangen und haben darüber Gesellschaft hergestellt und haben sich darüber Gesellschaft sich vermittelt. Und das ist dann sozusagen ab einem bestimmten Punkt gesellschaftlich durch. Gesellschaft ist so hergestellt und dann kann man dann nachträglich dann auch wieder sich auf Demokratie und auf Menschenrechte beziehen. So, und Moment, muss ich kurz überlegen. Und ja, also vor diesem Hintergrund muss man also sehr genau darauf achten, also von wem jetzt diese Forderungen nach Demokratie und nach Menschenrechten formuliert werden. Also gerade auch vor dem Hintergrund, wenn man sich anguckt, also was für Staaten beispielsweise momentan den UN-Menschenrechtsrat beherrschen, also dann halt Staaten wie Saudi-Arabien oder China sind da sehr dominierend. Und vor dem Hintergrund wird also werden gegenwärtig dann auch Menschenrechte diskutiert. Also vor diesem Hintergrund wird dann darüber diskutiert, ob das Menschenrecht vielleicht in der Scharia vereinbar sein könnte. Und genau vor dem Hintergrund wird halt diskutiert, dass die individuellen Rechte, die also ursprünglich mal das Grundmoment der Menschenrechte waren, dass die halt nicht so wichtig sind und entscheidender ist eher der kollektive Zusammenhang und so, ne? Also sagen, der Zugriff des Staats auf die Einzelnen ist letztendlich wichtiger als das Individuelle. Oder vor diesem Hintergrund wird dann auch sowas diskutiert wie ein Recht auf kulturelle Selbstbestimmung, was also darauf hinausläuft, also hinter das, was dieses bürgerlich aufklärerische Menschenrecht, was es immerhin auch erstmal durchsetzte, dass also hinter das dann auch nochmal zurückgefallen wird. So, also ganz wichtig bei der Kritik der Menschenrechte ist also einerseits sozusagen die Gewalt anzuerkennen, die das Menschenrecht erzeugte, und andererseits ist aber auch darüber nachzudenken, dass es einen Bruch in dieser Gesellschaft des Menschenrechts gab und die sich also zentral in dem nationalsozialistischen Massenmord zeigte. Also die Menschenrechte stehen also für die Durchsetzung des Kapitalismus und des neuen Menschen, und dabei wurde eine gesellschaftliche Dynamik entfaltet, die einerseits in einer barbarischen Auflösung enden kann. Und ja, vor dem Hintergrund also können die Menschenrechte heute kein Mittel sein zur Emanzipation, aber gleichzeitig sind Menschenrechte vor jenen zu verteidigen, die also jetzt sozusagen hinter sie zurückfallend Kollektivität und Kultur wieder in den Mittelpunkt rücken wollen. So, dann komme ich jetzt abschließend nochmal auf meine Frage: Sind Menschenrechte wirklich menschlich? Also, ich komme halt aus einer dialektischen Tradition. Sie sind menschlich, und nein, sie sind nicht menschlich. Also sie sind in dem Sinne menschlich, weil mit ihnen der Begriff des Menschen überhaupt erstmal durchgesetzt wurde, und zwar gegen die einzelnen Menschen. Also das überhaupt vom Menschen zu sprechen, ist erstmal Ergebnis der Durchsetzung von Kapitalismus und Menschenrechten. Also wenn es das nicht gegeben hätte, könnte ich also sagen, von den Menschen in dem Sinne gar nicht reden. Also mit dieser Durchsetzung von kapitalistischer Warengesellschaft und dem dazugehörigen Menschenrechtssubjekt wurde überhaupt erstmal der Begriff des Menschen durchgesetzt, aber eben gegen die einzelnen Menschen. Und deswegen sind zweitens auch die Menschenrechte wiederum nicht menschlich. Also in dem Sinne, dass diese Gewaltförmigkeit gegen die Einzelnen eben durchgesetzt wurde. Also ja, sie sind menschlich im Sinne des Menschen an sich, aber nein, sie sind nicht menschlich in dem Sinne, dass das Ganze nicht den einzelnen Individuen, nicht dem einzelnen Individuum zukommt. Die Menschenrechte sind also kein Mittel gesellschaftlicher Emanzipation. Eine gesellschaftliche Emanzipation müsste heißen, diese Vergleichung von Produkten zu Waren durch den Wert zu beenden, was ich also sagen als kommunistische Revolution bezeichnen würde. Und zweitens muss die Vergleichung der Individuen durch den Staat zu Subjekten beendet werden. was sie also, ja, könnte man dann so sagen, als anarchistisch bezeichnen. Ne? Also an dieser Einheit einerseits von kommunistischer und anarchistischer Kritik ist dann eben wesentlich. Also einerseits die Individuen zu befreien von diesem Zwang der Subjektform und andererseits die quasi die Produkte zu befreien von dieser Warenform und den also eine frei entfaltete, also anarchistisch gedacht, eine frei entfaltete Individualität zu verwirklichen und kommunistisch gedacht, den gesellschaftlichen Reichtum allen Menschen zugänglich zu machen. Das wäre tatsächlich gesellschaftliche Emanzipation und da sind die Menschenrechte kein Mittel, sondern eben gerade im Moment der Durchsetzung, aber gleichzeitig, solange die gegenwärtige ungerechte Einrichtung der Welt fortbesteht, solange die Welt also tatsächlich kapitalistisch und staatlich eingerichtet ist, solange ist es trotzdem auch wichtig, hinter diese Menschenrechte nicht in kollektivistischer oder kulturalistischer Art zurückzufallen, in dem Sinne, dass man halt die versachlichen Verhältnisse von Wert und Staat am Ende durch die Scharia oder Ähnliches ersetzen möchte. Also dagegen ist dann, denke ich schon, dass das Menschenrecht als politisches Mittel eine wichtige Sache, aber eben nicht zur gesellschaftlichen Emanzipation. Ja, okay, das war's.